Sie haben auch die Vermischung ihres Blutes mit dem der Töchter der Tiermenschen erzeugt, den Kreaturen und Schöpfungen einer Evolution der Arten, möglich gemacht durch den weißen Verrat, wie man glaubt, von schwarzen und gelben, fantasievolle Erscheinungen des Geistes des Demiurg, des Dämons Jehova, wie die Katharer sagen würden. Und die Alchemie, die fähig ist, ihre Involution, nicht Evolution, zurückzuverfolgen, ist diejenige des Parzival und des esoterischen Hitlerismus, die der neuerlichen Verwandlung des Vira, des Helden, in Divya, in den Sonnenmenschen, den Übermenschen, den totalen Menschen, zurück zum Ursprung des reinen arischen Blutes, nach Hyperborea, nach Hyperborticon. Der Weg dieses Yoga, Vereinigung, Wiedervereinigung, ist der des Ordens des Schildes, des König Arthur und des Gral, des Ordens der Krieger Wotans und der hitlerischen SS. Die von Wolfram von Eschenbach offenbarte Wissenschaft im Parzival ist diejenige des Gedächtnisses des Blutes, des Schwertgedächtnis des Blutes, das heißt, dieselbe, die auch die SS durch ihre Einweihung in ihrem Schloss auf der Wewelsburg anstrebte. Die Reinigung des arischen Blutes, um sich in ihm konzentrieren zu können und daraus ihr Gedächtnis, ihre Erinnerung zu bergen, somit jene verlorene Macht wiederzuerlangen, jenes Organ, das die weiße Rasse der Göttlichen besaß, die von den Sternen kam, durch das Fenster der Venus, des Morgensterns, durch irgendein schwarzes Loch des Universums traten, durch die schwarze Sonne, gefallen von dem nicht vorhandenen grünen Strahl, der jedoch wirklicher ist als alles, was es hier gibt. Diese Macht ist der Gral, auch der Vril und er, die Säule, die den Himmel durchquerte, der Pfeiler des Schastelmarweile. Es ist das Chakra Einer, der Karfunkel zwischen den Augenbrauen, mit dem Shiva den Dämon Smara vernichtete, ein hybrider Bastard der fleischlichen Liebe, der die Vermischung der Rassen und der Kinder des Lebens, das sind die Kinder des Todes, erzeugt. Wir sahen, dass es dem Arier nur gestattet war, andere Arier mit ihren arischen Frauen zu zeugen, durch andere Mittel als die des Pazu. Im magischen Amor, im mystischen Tod, wird er zum zweiten Male geboren. Die Arier, die Wiedergeborenen, brachen auf, um jungfräuliche Erde, Gastes, zu bevölkern. Die Zauberinnen, Frauen und Jungfrauen des Gral brachten ihren Nachwuchs zur Welt und blieben jungfräulich, unberührt in ihren physischen Körpern. Sie gebaren einen Schwan oder den Prestehuan, der kein Mensch ist, sondern eine kriegerisch-priesterliche Gattung, die der Shastriyas und Brahmanen Indiens. Es ist ein Geschlecht. Und das, weil nicht die Frau, sondern der Mann es ist, der gebiert. So besteht also das Yoga im Okzident, das unbekannte Yoga der hitlerischen SS, nicht im Praktizieren der Selbsthypnose, um den Samadhi zu erreichen, die Ekstase oder den Verlust des Heiligen, den Zusammenschluss mit einem verschlingenden Gott. Im Gegenteil, man kämpfte gegen die Aufsaugung und Zerstörung durch den Demiurg, den Einen. Der Weg ist gezeichnet in der Reinigung des Blutes mittels einer Alchemie der Verwandlung, es in seinen Bestandteilen wieder arisch machen könnend, es anhörend, bis die Stimme in ihm geweckt ist. Dieselbe Stimme, die Hitler und auch mein Meister hörten. Und einmal erreicht, ist man nicht mehr alleine, sondern in Begleitung der Siddha und des Führers vom grünen Strahl aus. Die nächsten Schritte werden vorgezeichnet. Man hat das Kaivalya erreicht, die endgültige Teilung, die vollkommene Persönlichkeit, den absoluten Mann und die absolute Frau. Man hat Hyperborea wiedererobert, man hat der Seele ein Gesicht gegeben, wie auch jenem, der wartend am Rande der Quelle zurückblieb. Der zweimal Geborene. Hier angelangt, bei dieser Enthüllung der Esoterik des Gral und der SS, ist es unumgänglich darauf zu bestehen, dass die gesamte esoterische Symbolik und Phraseologie, die heute gebräuchlich ist, vom Judentum verfälscht wurde. Zum Beispiel die der Chakras und die wir notwendig gebrauchen müssen. Sie werden auf eine andere Art, als man sie verbreitet, untersucht und verstanden werden müssen. Das Chakra ist in dem Gedächtnis des Blutes, auf dem Weg der Swastika Levogira, auf dem Iringweg der Runen, wie ein Wirbel oder mächtiger Strudel in der Strömung dieses Gedächtnisses, ein Zentrum des arischen Bewusstseins auf dem Pfad der Wiederkehr, das man mit der Praxis der Erinnerung und der Anhörung des Blutstromes wecken muss, jenes Flusses, der vom Kopf des Shiva Svarasati, vom Saturn, vom Satya-Yuga, vom großen Ahnherrn Titurel, Wotan, Baldur, Iduna, Luzifer herabfließt. Ein Fluss, der vom Monte Meru, dem polaren Berg der Offenbarung, herabkommt. Bei der Einweihung meines Meisters war eine der wichtigsten Praktiken die der Erinnerung. So muss man von Chakra zu Chakra vorgehen, erinnernd. In meinem Werk Nos, Buch der Wiederauferstehung, habe ich dies alles in Verbindung mit dem Gedächtnis des Chakras und der orphischen Einweihung behandelt. Das heißt, die Einweihung des esoterischen Hitlerismus, die des Goldenen Bandes. Dort führt man symbolisch eine Astralreise durch, um auf dem Iringweg zu pilgern. Und das Gedächtnis des Blutes versetzt sich zurück, wird aktiv, synchronistisch aktiv, bis zu den eigenen Ursprüngen im Chakra Mudadhara, das der Erde. Die so besuchten Zentren entsprechen Zonen der persönlichen Seele und des Planeten, der mystischen Heimat sozusagen. Das Mudadhara in meinem Buch Nos erlaubt es, den Kampf der Mahabharata zu erinnern, den ersten Verlust und den Abstieg und die Teilung der Göttlichen. Dort gibt es eine Vermählung, einen Tod und eine Wiederauferstehung. Danach geht man zum Chakra Svadhisthana, das des Wassers, über. Synchronistisch habe ich es in meiner Geschichte oder orphischen Dichtung der Osterinsel und uralten Einweihung des Vogels Manutara, die man dort vornahm, angepasst. Auf jener Insel, auf der die weißen Götter gelandet waren.